Abschnitt 22 aus Auf Schneeschuhen durch Grönland, Band 1. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es auf LibriVox.org. Auf Schneeschuhen durch Grönland, Band 1. Von Fridtjof Nansen, übersetzt von Mathilde Mann. Kapitel 10. Historische Übersicht über frühere Versuche, den Eisgürtel auf Grönlands Ostküste zu durchdringen, etc. Teil 1. So hatten wir denn endlich die erste Schwierigkeit unserer Reise überwunden. Wir hatten, wenn auch spät und auf einem südlicheren Breitengrad, als wir beabsichtigten, den Treibeisgürtel an der Ostküste von Grönland durchdrungen und dies Ufer erreicht, was so viele vor uns vergebens versucht hatten. Es ist nicht mehr als unsere Schuldigkeit, dass wir, bevor wir weitergehen, einen Rückblick auf diese vielen werfen, die mit mehr oder weniger Glück oder Unglück uns den Weg bahnten, wenn auch unser Angreifen der Aufgabe sehr weit verschieden von der ihren war. Die grönländische Ostküste wird bekanntlich nur von wenigen besucht. Der Grund hierzu ist wohl hauptsächlich der, dass alle diejenigen, welche eine Landung versucht haben, im Vordringen von dem Treibeis gehemmt wurden, das der Polarstrom südwärts führt, und das den größten Teil des Jahres in einem breiteren oder schmäleren Gürtel zusammengedrängt an der Küste entlang liegt. Diese schwierigen Eisverhältnisse waren den alten Norwegern sehr wohl bekannt, was deutlich aus den vielen Berichten von Grönlandsreisen und Schiffsunglücken im Treibeis an dieser Küste, von welchen die Sagen berichten, hervorgeht. Fußnote: Die alten norwegischen Kolonien in Grönland lagen bekanntlich an der Westküste. Einer derselben, Österbygden, in Klammern Ostkolonie, lag weit südwärts in dem jetzigen Kristianshab-Distrikt. Die andere, Westerbygden, lag nördlicher, tiefer in die Bucht hinein, bei dem jetzigen Gotthard. Ende der Fußnote. Einzelne Norweger müssen indessen die Küste erreicht haben. So enthält die Flora-Manna-Sage, in Klammern, die in einer Handschrift aus den Anfängen des 15. Jahrhunderts erhalten ist, einen Bericht, dass der norwegische Isländer Torgils Orabeins Frostre schon vor 900 Jahren, in Klammern 998, auf einer Reise nach der Westküste Grönlands, in Klammern zu Erik Raude in Österbygden, von widrigen Winden zurückgehalten wurde und nach vielen Drangsalen Schiffbruch an der Ostküste von Grönland unterhalb der Eisgletscher in einer Bucht an einem sandigen Ufer erlitt, zu deren beiden Seiten große Eisgletscher ins Meer hinausragten. Fußnote: Ich habe nicht ausfindig machen können, auf welcher Stelle von Grönlands Ostküste diese Beschreibung am besten passt, obwohl sie sehr charakteristisch für das Land genannt werden muss. Ende der Fußnote. Sehr bezeichnend ist es, dass sich dies im Herbst, Mitte Oktober, zugetragen haben soll, in einer Jahreszeit, in der die Küste nach unseren jetzigen Erfahrungen am leichtesten zugänglich ist. Die hier ans Land geworfenen sollen aus Torgils samt Frau und ganzem Hausstand sowie einem anderen Mann, Jostein, ebenfalls mit Frau und Hausstand bestanden haben. Die Sage beschreibt sehr eingehend, wie Torgils vier Winter und vier Sommer hindurch sein Leben an dieser ungastlichen Küste fristet, vermittelst der spärlichen Hilfsmittel, die er sich dort verschaffen konnte, und dem wenigen, was aus dem Schiff geborgen war, ein Boot, ein paar Stück Kleinvieh und etwas Mehl. Zwei Winter und den dazwischenliegenden Sommer hielt sich Torgils an dem Orte auf, wo er gestrandet war, indem er des Eises wegen nicht fortkommen konnte. Fußnote: Es ist undenkbar, dass das Eis den ganzen Sommer die Küste blockiert haben sollte. Ende der Fußnote. Zu Anfang des ersten Winters gebar Torgils Gattin, Torei, einen Sohn. Im Laufe desselben Winters starb Jostein, seine Gattin und seine sämtlichen Hausgenossen infolge der Seuche, in Klammern wahrscheinlich Skorbut. Es geht aus der Sage hervor, dass Jostein es nicht verstanden hat, seine Mannen in der nötigen Zucht zu halten. Im Frühling, der auf den zweiten Winter folgte, als Torgils eines Tages mit einigen Begleitern oben auf die Gletscher hinaufgestiegen war, um zu sehen, wie es mit dem Treibeise steht, wurde Torei von seinem Verwalter und den Leibeigenen ermordet, worauf diese mit dem geretteten Boot und den eingesammelten Lebensmitteln gen Süden flüchteten. Als Torgils heimkehrte, fand er sein Haus geplündert und seine Gattin tot auf dem Bette liegen, das Kind aber an der Brust der Leiche saugend. Dies war der härteste Schlag, der Torgils widerfahren war, und die Sage berichtet, dass er das Leben des Kindes rettete, indem er einen Einschnitt in eine seiner Brustwarzen machte und es sein Blut saugen ließ. Durch ein Wunder wurde das Blut später in Milch verwandelt. Um sich Nahrungsmittel zu verschaffen, mussten Torgils und seine wenigen Begleiter wieder auf die Jagd gehen, und anstelle des gestohlenen Bootes verfertigten sie sich ein Fahrzeug aus Fennen, das inwendig mit Holz oder Weidenzweigen steif gemacht wurde. Dann löste sich der Eisgürtel, und zwei ganze Sommer hindurch arbeiteten sie sich nun in südlicher Richtung am Lande entlang, bis sie, wahrscheinlich in der Nähe von Kap Farvel, einen Ort erreichen, wo ein landflüchtiger Mann, Rolf aus Österbügden, sich angesiedelt und ein Haus gebaut hatte. Fußnote: An der ganzen Ostküste ist nur eine Nordländer-Ruine bekannt. Dieselbe liegt bei Narsag im Lindenofsfjord. Siehe den Bericht weiter unten in diesem Kapitel. Ende der Fußnote. Bei ihm blieb Thorgils den Winter über und zog dann im nächsten Sommer südwärts weiter, an der Landspitze vorbei, bis er nach Österbügden gelangte. In dieser Sage ist viel Märchenhaftes enthalten, so zum Beispiel, dass Thorgils Besuch von Thor erhielt und die oben erwähnte Geschichte, wie er das Kind zeugte etc. Dies muss die Zuverlässigkeit des ganzen Berichts in Zweifel stellen. Die Beschreibung des Landes, an welchem Thorgils entlangzog, sowie die der Naturverhältnisse, stimmt indessen so genau mit den wirklichen Verhältnissen an der Ostküste Grönlands überein, dass sie unmöglich ganz erdichtet sein kann, sondern von Leuten herstammen muss, welche diese Küste gesehen haben, ja, die sogar sehr vertraut mit den dortigen Verhältnissen gewesen sein müssen. Wenn man zum Beispiel liest, wie Thorgils im Frühling oder im Frühsommer auf die Gletscher hinaufstieg, um über das Meer zu schauen, ob sich das Eis schon gelöst habe, da muss jeder, der die ostgrönländische Küste kennt, sich in Gedanken dorthin versetzt fühlen. Wenn ferner beschrieben wird, wie sie weiterziehen, vorüber an Eisgletschern und steilen Bergen, wie sie auf dem südlicheren Teil ihrer Fahrt an vielen Fjorden vorüberrudern und wie das Eis während des größten Teils des Jahres bis hart an die Küste dicht zusammengestaut liegt, da kann dies alles kaum auf andere Gegenden als auf die Ostküste Grönlands passen. So scheint es denn, dass, wenn auch die Erzählung von den sonderbaren Erlebnissen Thorgils mehr oder weniger erdichtet ist, der Verfasser oder die Verfasser dennoch dies Land sehr wohl gekannt haben müssen, und es ist nicht unwahrscheinlich, dass die alten Norweger häufiger entweder im Treibeis oder an der Küste Schiffbruch gelitten und sich auf das Land gerettet haben. Fußnote: In den Sagen sind verschiedene Berichte über Schiffe enthalten, die im Treibeis verunglückt sind. Ende der Fußnote. Dass unsere Vorfahren die ostgrönländischen Eisverhältnisse sehr wohl kannten, geht übrigens ganz deutlich aus dem Konges Beilet in Klammern ca. 1250 hervor. Dort heißt es, Zitat: Noch heute gibt es in demselben Meer gar viele Wunder, obwohl sie nicht zu den Ungeheuern zu rechnen sind, denn sobald man das meiste des wilden Meeres hinter sich hat, befindet sich in der See eine solche Unmenge von Eis, wie man etwas Ähnliches nirgends in der ganzen Welt je gesehen hat. Einige von den Eisstücken sind so flach, als wären sie auf dem Meere selber gefroren. Dabei sind sie 4 und 5 Ellen dick und liegen so weit vom Lande entfernt, dass man 4 Tage und länger über das Eis gehen kann, bis man das Land erreicht. Das Eis aber liegt mehr nach Nordosten oder nach Norden vor dem Lande als nach Süden oder Südwesten oder Westen. Und deswegen muss jeder, der das Land erreichen will, so weit segeln, bis er an allen diesen Stellen, wo Eis zu erwarten ist, vorübergekommen ist. Und dann von dort bis an das Land segeln. Es ist aber den Seefahrern häufiger zugestoßen, dass sie das Land so hastig gesucht haben und dadurch in das Eis geraten sind. Einige aber haben sich daraus gerettet, und von diesen haben wir etliche gesehen und ihre Rede und ihren Bericht angehört. Aber alle, die zu diesem Treibeis gelangt sind, haben sich des Mittels bedient, dass sie ihre Böte genommen und sie hinter sich her über das Eis gezogen und sich an Land begeben haben. Das Seeschiff aber und all ihr Hab und Gut ist zurückgeblieben und verrottet. Einige haben sogar 4 oder 5 Tage, andere noch länger auf dem Eise kampiert, ehe sie das Ufer erreichten. Dies Eis ist sehr wunderbar in seiner Beschaffenheit. Es liegt zuweilen so still, dass man annehmen könnte, verschiedene Waken und große Fjorde vor sich zu haben. Zuweilen aber bewegt es sich so schnell, dass ein Schiff, das guten Wind hat, nicht so schnell segeln kann, und dabei treibt das Eis ebenso häufig gegen den Wind an wie mit demselben. Es gibt in diesem Meere auch noch Eis von anderer Beschaffenheit, das die Grönländer Falljökla, in Klammern Falljökla, nennen. Fußnote: Eisberge. Ende der Fußnote. Die Gestalt dieses Eises gleicht einem hohen Felsen, der aus dem Meere emporragt. Diese Eisberge vermischen sich nicht mit anderem Eis, sondern stehen ganz isoliert da. Zitat Ende. Diese Beschreibung ist so vorzüglich, dass sie noch heute vollkommen genügen würde. Es geht deutlich daraus hervor, dass die Eisverhältnisse im grönländischen Meer und in der Dänemarkstraße zu jener Zeit dieselben waren wie jetzt. Und die Behauptung, dass man aus den Sagen schließen kann, sie seien damals anders gewesen, ist völlig unbegründet. Fußnote: Dass die Eisverhältnisse in der Dänemarkstraße im Mittelalter dieselben waren wie jetzt, geht übrigens ganz deutlich aus einer isländischen Sage hervor, in der berichtet wird, wie ein Isländer auf den Berg stieg, um zu sehen, ob sich das Eis vom Lande loslösen wolle. In Klammern nach einer Mitteilung von Professor Storm an mich. Das Eis reichte also bereits damals schon bis an die Küste von Island. Ende der Fußnote. Eine Zeit, nachdem der Konges Beilet geschrieben war, fing die Verbindung mit Grönland allmählich an aufzuhören, die norwegischen Kolonien verfielen und die erworbenen Kenntnisse von den grönländischen Verhältnissen gerieten in Vergessenheit. Die Erinnerung an Grönland ist jedoch niemals geschwunden und unter den dänisch-norwegischen Königen nach Schluss des Mittelalters ist oft die Rede davon, Leute auszusenden, um das verlorene, Zitat, norwegische, in Klammern Steuer, Land, Zitat Ende, wieder zu finden. So war unter Christian II. Viel die Rede davon, indem der norwegische Erzbischof Valkendorf beschlossen hatte, Grönland wieder unter das Trondheimsche Bistum zu bringen, aber sein Plan gelangte nicht zur Ausführung. Erst über die Mitte des Jahrhunderts hinaus dachte man ernstlicher daran, das Land zu suchen, und sandte wirklich eine Expedition zu diesem Zwecke aus. Die ersten Expeditionen scheinen hauptsächlich nur den Zweck gehabt zu haben, das Land wiederzufinden, gleichgültig an welchem Punkt. Da war es denn ganz natürlich, dass man in der Regel zuerst an die Ostküste kam, die am nächsten gelegen war, und hier zu landen suchte. Ich will in aller Kürze die wichtigsten dieser Versuche, die Ostküste zu erreichen, besprechen. Im Jahre 1579 wurde der Engländer James Alday, in Klammern, oder Jakob Aldax oder Aldeck, wie er in der norwegischen Urkunde, Bestallungsbrief, genannt wird, an die Spitze einer Expedition gestellt, welche zwei Schiffe umfasste und erhielt den Befehl, Zitat, Grönland besuchen zu sollen, auf das selbiges Land wieder unter seine rechte Obrigkeit, in Klammern, das ist die Krone Norwegens, komme, desgleichen, dass die sämtlichen Gemeinden dort zu Lande Gott dem Allmächtigen zu Lob und Ehren zum christlichen Glauben gebracht werden und die wahre Religion und Gottesdienst empfahren. Zitat Ende. Fußnote: Es ist nicht ganz sicher, ob dies die erste Expedition ist, welche zur Wiederentdeckung Grönlands ausgesandt wurde. Aus einer Proklamation von König Friedrich II. An die Grönländer vom 12. April 1568 ersieht man, dass ein gewisser Christian Aalborg in diesem Jahr mit einem Schiff dorthin gehen sollte. Dagegen weiß man freilich nichts weiter von der Expedition. Von demselben König wurde später zum gleichen Zweck ebenfalls mit einem Russen, Paul Nichetz, verhandelt, welcher behauptete, dass er den Weg nach Grönland kenne. In Klammern wahrscheinlich eine Verwechslung mit Spitzbergen oder Novaja Zemlja. Zu welchem Resultat aber die Unterhandlungen führten, weiß man nicht. Ende der Fußnote. Fußnote: Vergleiche Norske Riksregistranta Christiana 1863, Band 2, Seite 337, Ende der Fußnote. Ein an Bord dieses Schiffes, auf welchem sich Alday selber befand, geführtes Tagebuch, ist der einzige bekannte Bericht von dieser Reise. Fußnote: Gedruckt in Grönlands Historiske Mindesmerker, in Klammern Kopenhagen 1845, Band 3, Seite 641 bis 647, Ende der Fußnote. Man ersieht daraus, dass die Expedition am 26. August morgens 6 Uhr, nachdem man 7 Tage vorher die Anker in Island gelichtet hatte, der Ostküste Grönlands ansichtig wurde. An welcher Stelle der Ostküste dies war, ist nicht leicht zu sagen. Es heißt nur, dass sie, Zitat, West-Nordwest am Lande entlang gingen, auch war der Wind nördlich und waren wir damals oft 10 Seemeilen vom Lande entfernt. Zitat Ende. Daraus, dass sie in west-nordwestlicher, in Klammern missweisender, Richtung gingen, sowie aus dem bald darauf folgenden Passus, Zitat, und sagte unser Kapitän, dass 150 Seemeilen zwischen Island und Grönland lägen, Zitat Ende, scheint mir hervorzugehen, dass sie sich eine gute Strecke nördlich vom Kap Dan befunden haben, was auch mit dem folgenden Bericht stimmt, indem es von dem nächsten Tag, in Klammer dem 27. August, unter anderem heißt, Zitat, als wir aber auf 4 Seemeilen nahe an das Land kamen, war da viel Eis dicht am Ufer. Deswegen gingen wir den ganzen Tag in südwestlicher Richtung weiter und konnten doch nirgends eisfreies Land sehen. Außer dem Eis, das an der Küste lag, kamen uns große Stücke Eis, so groß wie Kirchen, entgegen. Zitat Ende. Über das Land heißt es, Zitat, es waren eitel hohe und große Steinklippen, wie die Felsen in Norwegen und Island, und die vordersten Klippen waren so spitz wie nach oben zu die Türme, und zwischen den Klippen und oben auf ihnen lag sehr viel Schnee. Zitat Ende. Dies ist eine gute Beschreibung von den Felsen um Ingolfsfjeld. Dann gelangte man weiter gen Süden, und am 29. August erblickte man einen großen und übermäßig hohen steinernen Felsen, der sich vom Lande aus in das Meer hinaus schob mit einer Landzunge, in Klammern wahrscheinlich in der Nähe von Kap Dan, wo man zu landen gedachte, Zitat, denn wir sahen eine Bucht bei demselben Felsen, Zitat Ende. Eine halbe Meile vom Lande entfernt wurde man indessen am Vordringen gehindert, Zitat, durch sehr viel Eis, das am Ufer lag, weshalb wir wieder in die See hinaus mussten, und wollte unser Kapitän an dem Tage westlich davon landen, denn das Eis verringerte sich mehr und das Land wurde hier auch flacher. Zitat Ende. Dies ist wahrscheinlich westlich von Kap Dan gewesen. Die Küste biegt hier nach Westen zu um. Der Eisgürtel pflegt schmäler zu werden, oder doch jedenfalls im Westen vom Sermelik-Fjorde. Und das Land um diesen Fjord herum und weiter nach Süden zu ist auffallend flacher als das nördlicher gelegene Land. Nachdem sie ihren Kurs von der Küste entfernt gehalten hatten, wurden sie von einem Sturm überfallen und gezwungen, nach großen Gefahren heimzukehren, ohne das Land zum zweiten Mal in Sicht bekommen zu haben. Es ist nicht unwahrscheinlich, dass dieser Bericht ganz zuverlässig ist und dass also diese erste Expedition, die eine halbe Meile vom Lande entfernt blieb, diejenige ist, die, soweit wir wissen, der Ostküste Grönlands bis zum Jahre 1883 von der Seeseite aus am nächsten gekommen ist. Ende August beginnt nämlich das Land bei Kap Dan in der Regel schon zugänglicher zu werden. Schon vor Mitte diesen Monats fanden wir es eisfrei. Fußnote: Aldays Expedition ist nicht die erste unter den uns Bekannten, die nach dem Mittelalter Grönland in Sicht bekommen. Der Engländer Martin Frobisher hatte bereits auf seinen 3 Reisen 1576 bis 78 zur Entdeckung der Nordwestpassage die Südküste in Sicht bekommen. Er hielt sie für das Friesland der Zenia und nannte das Land Neuengland. Ende der Fußnote. Alday war indessen der Ansicht, dass der ungünstige Ausfall seiner Reise eine Folge der vorgerückten Jahreszeit sei. Für das nächste Jahr wurde deswegen eine neue Expedition unter seiner Leitung vorbereitet. Ob diese zur Ausführung gelangte, ist unsicher und erscheint nicht glaubhaft, da man nichts davon gehört hat. Dagegen unternahm im Jahre 1581, Zitat, ein Bage und Norsker Mand, Zitat Ende, Mogens Heinesen eine Reise auf eigene Kosten, um Grönland zu entdecken. Fußnote: Mogens Heinesen war um die Zeit Bürger in Bergen. Er war aber von norwegischen Eltern auf den Färöern geboren und gilt als 2. färöischer Nationalheld. Der 1. war Sigmund Bresteson. Ende der Fußnote. Er war übrigens im Besitz eines königlichen Schutzbriefes. Auch war ihm für den Fall eines günstigen Ausgangs eine königliche Belohnung zugesichert. Dieser, Zitat, Dapfer Hane ok Styris Mant Gerd, Zitat Ende, nahm den alten norwegischen Kurs nach Grönland und bekam Grönlands Ostküste in Sicht, ja, soll sogar den alten Felsen Hvitserk gesehen haben. Zitat, er setzt aus von Island nach altem Brauch. Das deuchte der beste Weg ihm auch, den wollt er zuerst versuchen. Dann steuert er nordwärts und dann gen West, benützte den Sturm, wo er konnte best, bis Hvitserk er endlich erblickte. Dort traf er auf Nebel, auf Eis und Sturm. Es bäumte die See sich hoch auf wie ein Turm. An Landen war nirgends zu denken. Zitat Ende. Diese ganze Beschreibung von Heinesens Reise ist in der grönländischen Chronika enthalten, aus welcher dies Zitat entnommen wurde, das leider den einzigen Bericht bildet, den wir darüber haben. Fußnote: Lysander, Grönlands Chronika, Copenhagen, 1608. Ende der Fußnote. Wir erhalten jedoch den deutlichen Eindruck, dass der tapfere Hane die Eisverhältnisse an der Ostküste von Grönland ebenso ungünstig gefunden hat, wie sie heutzutage sind. Wir sehen, dass er sich von Island aus, Zitat nordwärts und dann gen West, Zitat Ende, begeben hat, dass er den Hvitserk erblickte, aber erst später bekam er, Zitat, allmählich das Land in Sicht, Zitat Ende. Inwieweit dies dem Verfasser zur Last gelegt werden muss und ob er dies hinzugedichtet hat, nach der damals allgemein herrschenden Ansicht, dass Hvitserk in der Mitte zwischen Grönland und Island liegen sollte, ist nicht mit Bestimmtheit zu sagen, scheint aber sehr wahrscheinlich. Weniger annehmbar scheint mir die Auslegung, dass Mogens Heinesen einen großen Eisberg getroffen haben soll, was in diesem Fahrwasser freilich vorkommen kann. Er hätte seinen Irrtum bald einsehen müssen, da ein solcher Eisberg ja ganz isoliert im Meere liegt. Wenn es heißt, dass das Schiff durch einen in der Tiefe liegenden Magnet in seiner Fahrt gehemmt würde, so scheint mir die natürlichste Erklärung hierfür, dass dies entweder ein gänzlich aus der Luft gegriffener, dichterischer Zusatz des Verfassers ist, der in Zusammenhang steht mit dem damals herrschenden Aberglauben an das magnetische Eismeer, und dies scheint mir das Natürlichste. Oder auch es ist hierunter die in südwestlicher Richtung gehende Meeresströmung zu verstehen, welche die in nordöstlicher Richtung segelnden Schiffe am Weiterkommen hindert. Kurz vor dieser Stelle steht, dass sie diesen Weg zogen. Zitat, je länger man aber gen Osten kommt, umso stärkere Gewalt die Strömung annahm. Zitat Ende. Fußnote? Möglicherweise ist hierunter der magnetische Osten zu verstehen, also ungefähr rechtweisend Nordost. Ende der Fußnote. Jeder, der es versucht hat, gegen diese Strömung anzukreuzen, weiß, was das sagen will. Und dass man bei etwas Aberglauben gar leicht in Versuchung geraten kann, an, Zitat, Magnete in der Tiefe, Zitat Ende, zu glauben. Die Expeditionen, welche von Dänemark im Jahre 1605 unter Leitung des Schotten John Cunningham, Klammern als Chef der Expedition, des Engländers James Hall als Prinzipalpilot, des Dänen Gotske Lindenow und des Engländers John Knight, sowie 1606 mit Gotske Lindenow als Höchstkommandierendem unternommen wurden, machten, soweit man nach den spärlichen Berichten, die wir darüber haben, urteilen kann, keinen Versuch an der Ostküste Grönlands zu landen. Fußnote: Vor diesen Expeditionen war die Ostküste von Grönland bereits gefunden und von dem Engländer John Davis betreten, der auf seinen drei Reisen 1585 bis 87 das Land fand. Er benannte es Land of Desolation und die Küste von dem südlichsten Teil bis zum 72. Grad nördlicher Breite bereiste. Er ist folglich der erste Europäer, von dem man weiß, dass er nach dem Mittelalter das Land betreten hat. Ende der Fußnote. Die Behauptung, dass Gotske Lindenow während der ersten Reise am südlichen Teil der Ostküste gelandet sein soll, scheint mir auf keiner haltbaren Basis zu beruhen. Diese Expeditionen landeten an der Westküste von Grönland. Da sie aber von dort keine Ausbeute heimbrachten, die nur einigermaßen mit den Erwartungen im Einklang stand, so glaubte man, dass dies die Folge davon sei, dass man das vermeintliche, früher so reiche Österbygd noch nicht gefunden habe. Bereits im Jahre 1607 wurde eine neue Expedition unter Leitung des Holsteiners Carsten Richardson mit dem Engländer James Hall als Pilot von Christian IV. Ausgesandt, um Österbygden zu suchen. Man war des Erfolges so sicher, dass man Norweger und Isländer mitsandte, die als Dolmetscher dienen sollten, falls man Nachkommen der alten grönländischen Norweger treffen würde. Sie sollen, so heißt es in der Instruktion des Königs an die Expedition, Zitat, mit Fleiß erforschen, ob sich die früher erwähnten Kirchen, Klöster, Felsen, Landzungen, Fjorde, Höfe und anderes noch dort befinden. Item, ob dort ein Bischof, Pfarrer, Vogt ist, an den sie Abgaben entrichten und dem sie Gehorsam beweisen. Zitat Ende. Fußnote. Dieselbe ist in Stenstrups Abhandlung über Österbygden in den Mitteilungen von Grönland, Kopenhagen, 1889, Band 9, Seite 12 bis 14, abgedruckt. Ende der Fußnote. Dass man damals keine ganz verkehrte Vorstellung von der Lage von Österbygden hatte, geht ganz deutlich aus derselben Instruktion hervor, in dem Christian IV. Darin sagt, dass der Eriksfjord, Zitat, der vornehmste Fjord in Österbükten, südwestlich auf dem Lande zwischen dem 16. und 61. Grade, ungefährlich liegt, jedoch gegen die Ostseite des Landes. Zitat Ende. Sie sollten auf die südöstliche Landspitze zusteuern und nachdem Österbükten untersucht war, sollten sie sich gen Norden an der Ostküste entlang begeben, um dieselbe zu untersuchen. Nach den Berichten von Lischenders grönländischer Chroniker bekamen sie Grönlands Ostküste am 28. Juni auf dem 59. Grad nördlicher Breite in Sicht. Sie nahmen ihren Kurs auf das Land zu, wurden aber von dem Treibeis am Landen verhindert. Dann segelten sie nordwärts an der Ostküste entlang und müssen nach Lischenders Beschreibung viele Versuche gemacht haben, durch das Eis zu dringen, bis sie am 1. Juli zwischen dem 63. und 64. Grad nördlicher Breite den letzten verzweifelten Versuch wagten, der jedoch nicht glücklicher ausfiel als die vorhergehenden. Zitat: Da standen so Schiffer wie Steuermann, gleich Moses erschauend Kanaan, und mussten doch draußen bleiben. Die Tränen netzten ihnen die Wangen. Sie sahen das Land, konnten nicht es erlangen. Zitat Ende. So mussten sie dann ihre Hoffnung aufgeben und wurden teils durch Sturm, teils durch Wassermangel gezwungen, heimzuwenden. Noch im Juli erreichten sie Kopenhagen. In den Jahren 1652, 1653 und 1654 wurden von einem dänischen Privatmann, dem Generalzollverwalter Henrik Möller, welcher einen königlichen Freiheitsbrief zu dem Zweck erhalten hatte, 3 verschiedene Entdeckungs-, Fang- und Handelsexpeditionen ausgesandt. Dieselben wurden von einem Ausländer, wahrscheinlich einem Holländer namens David Darnell oder Denell, geleitet. Die erste dieser Reisen ist hauptsächlich für die Geschichte der grönländischen Ostküste von Interesse, indem verschiedene kräftige Versuche, sie zu erreichen, gemacht wurden. Fußnote: Die einzige Mitteilung, die wir über diese Reise besitzen, ist ein Bericht an Friedrich III. Von einem gewissen Christian Lund, nach Darnells Tagebüchern verfasst und in den alten Manuskriptsammlungen der Königlichen Bibliothek zu Kopenhagen aufbewahrt. Im Jahre 1787 wurde von John Eriksen ein Auszug dieses Berichts in Druck herausgegeben. Siehe übrigens auch Grönlands historische Denkmäler, 3, Seite 713 bis 720, Ende der Fußnote. Da die früheren Expeditionen an die Ostküste missglückt waren, nahm Darnell seinen Kurs weiter nördlich nach dem alten Seeweg, dem sogenannten Eriksdävne, zu. Er reiste nördlich um Island herum, steuerte dann in südwestliche Richtung weiter und befand sich am 29. Mai auf dem 64. Grad 19 Minuten, seiner Vermutung nach 50 Meilen von Reykjanes entfernt. Am 2. Juni bekamen sie Grönlands Ostküste in Sicht, vermutlich bei Kap Dan, konnten aber weder an diesem noch an einem der folgenden Tage landen, weil das Eis 4 bis 7 Meilen vom Lande entfernt lag. Fußnote: Ich habe nicht ausfindig machen können, woher Captain A. Moray die Nachricht genommen hat, dass Darnell, Zitat, ein Vorgebirge auf dem 67. Grad und eins auf dem 65,5. Grad nördlicher Breite entdeckt haben soll. In Klammern siehe seinen Artikel über Ingolfs Reise 1879 in der geografischen Zeitschrift Kopenhagen, Band 4, Seite 51, 1880. Ende der Fußnote. Fußnote: Darnell hat in seinen Tagebüchern eine Reihe von Inseln beschrieben, die zum Teil 3 bis 4 Meilen vom Lande südlich von Kap Dan liegen sollten und von denen er der einen die Namen Hvitsadlen und einer anderen Mastløsskip gab. Es geht indessen deutlich aus der Beschreibung hervor, dass diese Inseln nur große Eisberge gewesen sind, deren es dort viele gibt und die Darnell unbekannt waren. Ich habe es selber erlebt, dass alte Eismeerschiffer Eisberge und Land verwechselt haben. Von 5 Inseln, in deren Nähe sie sich am 6. Juni befanden, heißt es, Zitat, dass sie fast ganz mit Eis überzogen waren, mit Ausnahme einer einzigen, welche ein schwärzliches Aussehen hatte, sehr hoch war und ungefähr 1 Meile, in Klammern Fragezeichen, im Umfang maß, Zitat Ende. Alles sehr bezeichnend für Eisberge. Dass der eine Eisberg schwärzlich aussah, lässt darauf schließen, dass er den Schlamm und den Kies und die Steine der Moräne mit sich geführt hat, was durchaus nicht selten vorkommt. Ich traf selber im Jahre 1882 einen solchen Eisberg an Grönlands Ostküste auf dem 66. Grad 50 Minuten nördlicher Breite und hielt ihn anfänglich für eine Insel. in Klammern vergleiche meinen Artikel darüber im neuen Magazin für Naturwissenschaft Christiane 1883. Wenn Grah im Jahre 1829 meinte, zwei oder drei von Danells Inseln wiedergefunden zu haben, so sind dies wahrscheinlich die Gipfel von Kap Tan gewesen, die er am Horizont erblickt hat, wenn es nicht auch Eisberge waren, obwohl es kaum anzunehmen ist, dass ein so erfahrener Mann wie Grah sich so irren sollte. Ich kann mich Captain Holmes' Auffassung, in Klammern siehe Mitteilungen über Grönland, Band 9, Seite 201, nicht anschließen, wenn er meint, dass Danells Insel, Witzadlen, der Felsgipfel oder Nunatak auf dem Inlandseise sein soll, den er so benennt. Ich habe selber diesen Nunatak in einer Entfernung von mehreren Meilen vom Treibeise aus gesehen. Ich sah aber gleichzeitig das ganze Land mit dem Inlandseise, und so erscheint mir unmöglich, dass er für eine Insel gehalten werden kann. Umso mehr, als Danell nur 3 Meilen von seiner Insel Witzadlen entfernt gewesen sein will. Da der Name indessen auf den Nunatak passt, den Holm ihm gegeben hat, sehe ich nicht ein, weshalb man ihn entfernen sollte. Ende der Fußnote. Am 9. Juni wollten sie einen Hafen suchen, wahrscheinlich südlich vom Kap Dan. Zitat, aber das Eis lag 2 Meilen breit am Hafen und vor dem Lande. Sie setzten nun ein Boot aus, um einen Versuch zu machen, über das Eis zu gehen, aber dies fing an zu brechen, in Klammern Fragezeichen, und hätte sie fast alle ins Unglück gestürzt. Zitat Ende. Dann segelten sie südwärts an der Ostküste entlang, und da sie dieselbe überall mit Eis versperrt fanden, gingen sie um die Mitte des Juni am Kap Farewell vorbei nach der Westküste. Auf dem Rückwege machte Danell Ende Juli einen neuen Versuch, die Ostküste zu erreichen, und ist scheinbar damals dem Lande sehr nahe gewesen. Am 23. Juli will man sogar vor einem Fjord oder einer Bucht gewesen sein, die ganz eisfrei war, Zitat, und wenn die Nacht nicht so schnell hereingebrochen wäre, würde man in den Fjord hineingesegelt sein. Zitat Ende. In Klammern Fragezeichen. Weiter nach Norden zu, auf dem 63. Grad nördlicher Breite, will man bis auf 1 Meile an das Land hineingekommen sein, wo sie jedoch das feste, in Klammern Fragezeichen, Eis in einer Ausdehnung von 1/2 Meile, in Klammern Fragezeichen, liegen sahen und so weiter. Es geht aus Danells Reise deutlich hervor, dass die Eisverhältnisse an der Küste zu jener Zeit im Juni und im Juli genau dieselben gewesen sind wie heutzutage. Im folgenden Jahre, 1653, im Juni, segelte Danell abermals an der Ostküste entlang bis zu Kap Farewell, wurde aber überall von dem Eise verhindert, sich dem Lande zu nähern. Am 19. Juni glaubte man auf dem 64. Grad nördlicher Breite, das Herjolfsnes der alten Norweger zu erblicken, wo das Eis sich 5 oder 6 Meilen vom Lande aus erstreckte. Dann besuchte man Grönlands Westküste. Ob Danell auf der Rückreise zu Anfang August abermals einen Versuch machte, die Ostküste zu erreichen, ist nicht bekannt. Im Bericht heißt es nur, dass er, als er die Ostküste durch Eis versperrt fand, den Entschluss fasste, nach Island zu gehen. 1654 treffen wir Danell abermals an Grönlands Ostküste, diesmal scheinbar weiter nach Süden zu, und er ist dort wahrscheinlich nur auf dem Wege nach der Westküste vorübergereist. Über die Reise selber weiß man nur sehr wenig, außer dass sie vor Baals Revier, Klammer das heißt im Gotshaabfjord, Zitat, eine Seejungfrau mit aufgelöstem Haar und von großer Schönheit, Zitat Ende, erblickten. Im Jahre 1670 wurde ein Seekapitän namens Otto Axelsen von dem dänischen König ausgesendet, um das alte Grönland aufzusuchen. Er kehrte noch im nämlichen Jahr zurück, aber es ist nichts über diese, seine erste Reise, bekannt. Im darauffolgenden Jahre, 1671, wurde er abermals ausgesandt, aber er kehrte niemals wieder heim. Es ist nicht unwahrscheinlich, dass sein Fahrzeug bei einem Versuch, an der Ostküste von Grönland zu landen, zerschellt ist. Ende von Abschnitt 22, gelesen von Jessi, Dessau-Roßlau, November 2024.